Zum 63. Jahrestag des großen Sieges des koreanischen Volkes im vaterländischen Befreiungskrieg veröffentlichte die pakistanische Zeitung Election Times am 19. Juli einen Artikel unter dem Titel »Der 27. Juli in Korea«.